die Tassen, hoch die Tassen, mit uns zur Spitzenklasse. Haribo, Martin, Navo und daraus ne Helden Frau. Mit dem Pusten nicht so schwer, jetzt kommt der Pustinetten da. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, mit eurer Pustinetten, Pustinetten. Kinder lieben Schneiderbücher! Ich verfolge dich in der Stadt und werde dich in deinem Kopf. Ich zerre dich in den Kaufhaus rein und du denkst, da wolltest du hinein. Ich leg deinen Willen still und du tust alles, was ich will. Ich hämmer dir, wie wird es los sein? Und du brauchst deine Sinne frei. Ich hämmer dir, wie wird es los sein? Und du brauchst deine Sinne frei. Ich bin der beste Lohr und ich hab ihn voll in der Hand. Du siehst von Freiheit nicht mehr deine gläserne Wand. Ich sagte nur, wie kritisch wir sind und du klopfst wie ein kleines Kind. Ich sagte nur, wie frei wir sind und du freust dir ein kleines Kind. Du bist nur ein Konsumtourist. Das ist alles, was du willst. Ich jag dich über die Konsumrennbahn und du kaufst alles in deinem Wahn. Ich bring dich nach Haus, doch du hängst nur rum. Lass dich in Ruhe, beleidest du schon. Die Einkaufstüten, die schmeißt du gleich weg. Mach auf Werber, bestimmt kein Dreck. Die Einkaufstüten, die schmeißt du gleich weg. Mach auf Werber, bestimmt kein Dreck. Ich bin der Werbische Lohre und ich hab dich voll in der Hand. Du siehst vor Freiheit nicht mehr deine gläserne Wand. Ich sagte nur, wie glücklich wir sind und du glaubst mir, kleines Kind. Ich sagte nur, wie frei wir sind und du freust dich, mein kleines Kind. Ich bin der Werbische Lohre. Ich bin der Werbische Lohre. Get up!